Transparenz für die Ohren. Ja, Baba Jupp nimmt auf. So, fangen wir nochmal an. Guten Abend an alle beisammen. Ich darf euch herzlich zu unserem kurzfristig angesetzten Mumble begrüßen. Heute befragt, wie auch schon in der Überschrift steht. Thema heute ist der Umstand, den Hermi nachher nochmal genauer darstellen wird, dass von Antifa-Piratenflaggen im P-Shop zunächst im Sortiment vorhanden waren und danach wieder rausgenommen wurden und darauf diverse Diskussionen entbrannt sind und offenbar das Bedürfnis entstand, kurzfristig darüber zu reden, um vielleicht auch einige Missverständnisse auszuräumen. Dank an Hermi, dass du das initiiert hast, dieses Mumble. Dank auch an Sekor für die Teilnahme und natürlich auch danke an Marc als stellvertretenden Ginseck, dass er heute auch da ist. Als Ablauf hätten wir geplant, für 30 Minuten Kurzmumble-Zeit zunächst ein Statement von Sekor in allgemeiner Form, was eigentlich dahinter steht. Das dient dazu, die Dinge vielleicht auch etwas auseinanderzuhalten und worüber wir reden. Hermi wird konkret zu dem Hergang des Sachverhalts Stellung beziehen und anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich darf als Moderator darum bitten, dass wir sachorientiert diskutieren, dass wir auch keine Flügelgrundsatzdiskussion oder sowas diskutieren. Das heutige Mumble soll ausschließlich darum gehen, dass man seitens des BUFO einen einzelnen Vorgang transparent darstellt. Alles Weitere, was auch grundsätzlicher wäre oder weitergeht, das passt nicht in dieses Format und müsste auch anders vorbereitet werden. So, der langen Rede kurzer Sinn, würde ich jetzt gleich mal Sekor um sein Statement bitten. Sekor? Ja, sorry, jetzt nochmal. Erstmal schönen Dank für die Einladung und danke für das Interesse. Ich glaube, was mir am wichtigsten in der Diskussion ist, ist erstmal festzuhalten, dass wir mit Sicherheit niemanden davon abhalten wollen, auch innerhalb der Piratenpartei sich antifaschistischen Bestrebungen in den Weg zu stellen. Das ist etwas, was in unserer Partei Tradition hat, was wir gut und richtig finden und was wir gerne auch unterstützen. Das ist der Punkt, der mir als allererstes wichtig war, erstmal festzustellen. Das Zweite ist dann eben tatsächlich diese Fahne, um die es geht. Ich find's gut, dass wir die nicht im P-Shop haben, weil ich der Meinung bin, dass die Piratenpartei einzig und allein Werbung machen sollte. Das ist dieses stilisierte P, das ein Segel ziehen, das ist das, wofür wir stehen und was allen Mitgliedern gemeinsam ist. Und ich fände es ausgesprochen positiv, wenn wir uns darauf verständigen können, dass wir unsere Artikel, unsere Werbeflyer und was wir sonst noch alles über den P-Shop vertreiben, eben tatsächlich unter diesem Signet unter die Leute bringen. Gut, Sekor, war's denn? Ja, das war's erstmal. Super, danke. Dann würde ich Hermi bitten, jetzt mal konkrete Sachen zu nehmen. Ja, vielen Dank. Danke auch an allen, die spontan Zeit und Interesse hatten, heute mal irgendwie zuzuhören, um was es überhaupt geht. Kurzer Faktencheck voran. Am Wochenende hat der P-Shop einen neuen Artikel eingestellt. Es handelte sich dabei um eine orange Flagge mit der Aufschrift Piratenpartei drauf und einem angepassten Logo der antifaschistischen Aktion mit statt einer roten Flagge einer orangen Flagge und dem Spruch antifaschistische Piraten. Daraufhin haben sich einige, also mehr als die übliche Masse an Personen, scheinbar sehr provoziert gefühlt. Es gab jede Menge öffentliche Empörung, Aufschrei, es gab Direktnachrichten, es gab Mails. Wir haben uns dann am Montag darüber unterhalten und vorerst beschlossen, den Artikel drin zu lassen. Woraufhin am Dienstag die Empörung nicht abebbte, sondern eher noch weiterhin zunahm. Daraufhin haben wir uns dann entschlossen, den Artikel aus dem Sortiment zu nehmen, weil die Reaktionen, wie gesagt, wesentlich heftiger waren als das, was man so als übliches Grundrauschen auf Twitter bezeichnen könnte. Sobald die Flagge dann aus dem Sortiment draußen war, hat sich dann quasi die andere Hälfte von Twitter aufgeregt und fühlte sich dann durch die Rücknahme des Artikels aus dem Sortiment wiederum ihrerseits provoziert. Warum hat der Bundesvorstand den Artikel aus dem Sortiment nehmen lassen. Also, wir haben das Problem, dass wir Strömungen unter einen Hut bekommen müssen, die sich offensichtlich gegenseitig nicht einigen können. Wir müssen irgendwie lernen, miteinander umzugehen, irgendwie respektvoll miteinander umzugehen und auch die gegenseitigen Befindlichkeiten zu akzeptieren. Kurz gesagt, eine Regelung, die uns eingefallen ist, wie wir das Ganze handhaben können in Zukunft. Es werden einfach im P-Shop keine Artikel mehr als Piratenprodukt verkauft, auf dem Piratenpartei steht, mit dem aber mit einem parteifremden Logo geworben wird. Das liegt daran, dass der P-Shop ein Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit ist und einfach fest zu dieser Struktur gehört. So, uns ist klar, dass sich da jetzt sehr, sehr viele Menschen provoziert fühlen, dass sie sich nicht willkommen fühlen als Antifaschisten in dieser Partei. Ich möchte aber ganz klar und deutlich betonen, dass wir alle Menschen, die sich gegen rechts, gegen Nazis und gegen Faschismus engagieren wollen, einladen, sich unter dem Banner der Piraten zu sammeln. Wem jetzt die übliche Parteifahne nicht ausreicht und sagt, nein, ich möchte mich nochmal explizit positionieren, der ist auch aufgerufen und auch herzlich eingeladen, einen eigenen Designvorschlag einzureichen, dem Bundesvorstand oder dem P-Shop, mit dem sie entsprechend sich positionieren können, sofern ein Piratenlogo da drauf ist und kein parteifremdes. Da kann dann auch gerne draufstehen, Piraten gegen rechts oder Piraten gegen Rechtsextremismus, was auch immer. Ziel soll es aber sein, dass wir alle Strömungen, sowohl die eine als auch die andere Seite, irgendwie zu einer friedlichen Koexistenz führen können. Und wenn die eine Seite akzeptiert, dass sich die andere Seite durch ein bestimmtes Logo oder ein bestimmtes Wort provoziert fühlt und die andere Seite akzeptiert, dass die vielleicht mehr brauchen als einfach nur das Logo der Piratenpartei, dann werden wir alle in irgendeiner Form zusammen auskommen. Dankeschön, Hermi. Ja, wir sind relativ schnell mit den Statements durch. Das heißt, wir haben noch ganz gut Zeit zum Diskutieren. Wer etwas sagen möchte, der möge bitte raufkommen in den Raum. Ich möchte auch nach Möglichkeit keine Rednerliste führen. Das sollte eine sachliche Diskussion werden. Fragen, Statements sehr gerne. Vorwürfe sind über Twitter schon gelaufen. Die hätte ich dann nicht so gerne. Also, Feuer frei. Bitteschön. Hermi, ist die Aussage, die du denn gerade getätigt hast, durch den restlichen Bundesvorstand gedeckt? Ja. Dann werde ich dementsprechend das mit dem Piratenlogo versehene Fahne, die sich dementsprechend gegen rechts positioniert, wie ich das auch schon auf Twitter vorgeschlagen habe, entwerfen und euch zukommen lassen. Und damit könnt ihr meinen Antrag als gegenstandslos behandeln. Vielen Dank. Dankeschön fürs Protokoll, für die Aufzeichnung. Die Frage, ob das vom Bundesvorstand gedeckt wurde, wurde von Hermi in Anwesenheit von Sekor, Carsten und Marc beantwortet. Bitte die nächste Frage. Nicht unbedingt eine Frage, das ist ein Statement. Ich habe auch eine Mail an den Vorstand geschrieben. Ich finde dieses Vorgehen merkwürdig, will ich jetzt mal ganz vorsichtig formulieren. Es gibt Landesverbände, in denen ist zum Beispiel dieses antifaschistische Projekt abgestimmt worden. Wir haben es bei uns im Programm, im Grundsatzprogramm stehen. Mir kommt es nicht unbedingt auf diese Flagge an, aber mir kommt es auf ein Vorgehen an. Und da muss ich von Hermi mal ganz stark widersprechen. Ich habe dem ersten Teil des Grundrauschens, wo die Fahne eingesetzt, der Flagge, Entschuldigung, wo die Flagge eingesetzt worden ist, gar nichts mitbekommen, habe aber, sobald die Flagge rausgenommen würde, sehr viel mitbekommen. Und was passiert denn, wenn die Flagge drin geblieben wäre? Seid ihr euch vorher im Klaren gewesen, wenn ihr sie rausnehmt, was dann passiert? Wir haben drei, wie soll ich das sagen, wir haben eigentlich drei große Veranstaltungen gehabt, das Vollgift-Treffen, das 1V-Treffen, das Pressetreffen, in dem wir gesagt haben, wir müssen zusammenhalten, wir müssen Ideen, Strategien wählen. Aber es reicht nicht nur, wenn wir da was auf dem Papier haben, sondern wir müssen es umsetzen. Und der Zusammenhalt sollte auch sein, dass wir möglichst viele Piraten jetzt unter einen Hut kommen. Und seid ihr euch klar gewesen, dass sowas wieder aktive Daten kosten wird? Ich hätte mal eine Gegenfrage. Denkst du, dass wir nicht mehr Leute unter einen Hut bringen, wenn wir unter dem Piratenlogo und unter der Piratenflagge auftreten? Da steht ganz groß Piratenpartei drauf. Vielleicht sollte mal einer die Fahne hier reinposten, damit man überhaupt weiß, um was es geht. Also ich habe die Fahne ja im Vorfeld beschrieben. So, jetzt ist es nun mal so, dass vielleicht eine Strömung oder andere Menschen in der Partei nicht unbedingt ihren Unmut per Twitter und öffentlich äußern, sondern vielleicht eher nicht öffentlich. Das kann sein, dass du deswegen manche Dinge nicht mitbekommen hast. Das kann gut sein. So, der nächste Punkt ist, dass ich gerade versucht habe zu erklären, dass sich einige Menschen in dieser Partei durch Verwendung des Wortes Antifaschismus oder den Symbolen der Antifa bzw. der antifaschistischen Aktion provoziert fühlen, weil sie damit etwas Negatives konnotieren. Ich sage nicht, dass du das verstehen musst. Ich sage auch nicht, dass du diese Ansicht teilen musst. Es ist aber eine Tatsache, dass das so ist. Und in dem Fall würde ich dann halt erwarten, dass diesen Leuten genauso viel Respekt und Verständnis und Toleranz entgegengebracht wird, wie den Leuten, die sich gerne in irgendeiner Form antifaschistisch beteiligen. Die Tatsache, dass jemand das Wort Antifaschismus ablehnt, aus welchen Gründen auch immer, ist nicht gleichzusetzen mit der Tatsache, dass diese Person Faschismus befürwortet. Es mag jedem überlassen sein, in welcher Art und Weise er sich antifaschistisch einsetzt. Und wenn jemand die Alternative wählt, das nicht unter einer bestimmten Symbolik zu tun, sollen wir als Piratenpartei dieser Person trotzdem die Möglichkeit geben, das sich als Pirat gegen rechts zu positionieren. Also müssen wir als Landesverband damit rechnen, über kurz oder lang ausgeschlossen zu werden? Oder wie muss ich das jetzt deuten? Mal ernsthaft die Nachfrage, flaggt ihr mit dem Antifa-Zeichen bei irgendwelchen Parteitagen? Also ist das tatsächlich Teil des LVs, dieses Zeichen? Oder geht es jetzt darum, ob wir noch gegen rechts sind? Also ist es irgendwie eine Metadiskussion, die sich auf dieser Flagge an dieser Flagge entzündet? Bei mir entzündet sich da was anderes. Bei mir entzündet sich ein Fingerspitzengefühl, was nicht vorhanden gewesen ist. Das entzündet sich bei mir so. Ich glaube, dieses wird jetzt wieder dazu führen, dass wieder Flaggen hervorgeholt werden, die entweder wieder verboten werden müssen oder die man akzeptieren muss. Ja, wir hatten in Rheinland-Pfalz eine ganz starke Diskussion mit einer Antifa-Flagge auf einem Landesparteitag, was auch für etwas, wie soll ich sagen, eine schlechte Stimmung geführt hat, was auch hinterher sogar zu Austritten geführt hat. Das war aber diese Original-Antifa-Flagge und da haben wir auch gesagt irgendwann, nein, die nehmen wir nicht. Aber ich sag mal, das ist eine absolute gemäßigte Version, wo das Piratenpartei-Logo circa 20 Mal größer ist, also nicht Logo oder der Name Piratenpartei, circa 20 Mal größer ist wie dieses Pirantifa-Zeichen in der Mitte. Okay, danke Jürgen. Das Statement ist, glaube ich, jetzt ausreichend rübergekommen. Hermi, wolltest du noch was dazu sagen? Sonst würde ich an PR02 übergeben. Ich wollte noch ganz kurz drauf eingehen. Und zwar, es geht hier explizit nicht darum, dass sich jetzt irgendjemand angegriffen fühlen muss. Und ich nehme dich so wahr, dass du dich angegriffen fühlst. Dazu besteht überhaupt kein Grund. Ich plädiere nur und ich möchte dafür werben, dass die eine Seite Verständnis und Respekt für die Befindlichkeiten der anderen Seite aufbringt. Und ich sage es nochmal, wenn sich jemand gegen rechts engagieren muss, sich aber nicht das aber nicht mit der Symbolik der Antifa oder der antifaschistischen Aktion tun will, dann soll er die Möglichkeit dazu haben. Wir im Bundesvorstand sehen das so, wie wir es sehen und so, wie wir es entschieden haben. Wenn im Endeffekt die Landesverbände das anders handhaben, dann müsst ihr euch mit euren Mitgliedern insofern auseinandersetzen. Okay, Dankeschön. In folgender Reihenfolge PR02, Bauer Jupp und Absolim. Gut, um da erstmal ein paar Missverständnisse klarzustellen. Erstens, niemand ist gezwungen, die Pirantifa-Fahne zu verwenden, wenn er sich gegen rechts engagiert. Also du hast es jetzt ein bisschen so dargestellt, als wenn das implizit wäre, wenn diese Fahne im Shop erhältlich ist, muss jeder Pirat, der sich gegen rechts engagiert, mit dieser Fahne auftreten. Nein, das ist nicht so. Vielmehr ist es so, dass mit dieser Fahne eine Unvereinbarkeitserklärung verbunden ist, die einige Landesverbände und andere Gliederungen unterschrieben haben, die da als Unterstützer stehen. Aus anderen Landesverbänden sind es Einzelpiraten, aber ich bin zum Beispiel aus dem Landesverband, wo das als Landesverband unterschrieben und abgestimmt ist, als Position, da immer noch vom Bundesvorstand die Position gehalten wird, dass wir keinen eigenen Shop im Landesverband führen dürfen, ist jetzt dieser Artikel, den wir per Satzung sauber abgestimmt haben, dass wir den auch verwenden können und dass wir den gut finden und dass wir das Selbstverständnis da tragen, nicht mehr für uns zugänglich. Weil der Bundesvorstand hat die Hand auf dem Shop und sagt, nein, diese Sache gibt's da nicht. Pech gehabt. Und da habe ich ziemliche Probleme mit. Okay, zwei Sachen dazu. Erstens, es geht, also der Grund, warum manche Menschen in dieser Partei diese Symbolik ablehnen, gehört, ist unter anderem deswegen, weil ihnen immer den Strick draus gedreht wird, dass, weil sie es ablehnen, automatisch für das Gegenteil sind. Und das möchten wir als Bundesvorstand so nicht unterstützen. Was du gerade ansprachst, von wegen, es wird den Landesverbänden nicht gestattet, einen eigenen Shop im P-Shop zu erstellen. Ich weiß nicht, woher du deine Information da erhältst. Beim Verwaltungstreffen hatte Gordon dieses System vorgestellt. Es gab eine Problematik deswegen, wegen dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, weil nämlich nach dem Modell, das Gordon vorgeschlagen hatte, die einzelnen Landesverbände selber einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben müssten, entsprechend auch selber Umsatzsteuer abführen müssten und so weiter und so fort und das alles Probleme und Komplikationen mit der Parteienfinanzierung mit sich bringen würde, der Gesamtpartei also in dieser Form nicht geholfen werden kann. Es gibt aber im Moment ein Pilotprojekt, was Gordon gerade mit dem LV Berlin aufbaut, wie wir das alles regeln können und die einzelnen Beträge für die Landesshops, die ihr eigenes Label über den P-Shop vertreiben, in irgendeiner Form abgeführt bekommen und verrechnet bekommen. Eine Rückfrage hätte ich dann. Bedeutet das, dass wir dann zum Beispiel als Landesverband Rheinland-Pfalz in diesen Shop, in den Bereich Rheinland-Pfalz, die Pirantifa-Fahne einstellen können und darüber vertreiben und beziehen können? Das werden wir sehen, wie wir da eine Regelung finden, die allen gerecht wird und die fair zu allen ist, ohne dass sich eine Seite provoziert fühlen muss. Dankeschön. Der Bauer Jupp ist dran. Ja, wo wir gerade beim Thema Einheit waren. Ich finde noch immer, der absolute Minimum, worauf sich alle einigen können, ist doch unsere eigene Flagge, unsere Piratenpartei-Flagge. Da sollte es keinen Stress geben. Wer aber meint, er bräuchte irgendwie eine andere Flagge, eine andere Symbolik, weil er die Piratenpartei-Flagge vielleicht nicht im vollen Umfang mittragen kann, der sollte sich vielleicht echt mal überlegen, ob er in der richtigen Partei ist. War das direkte Ansprache an mich oder war das so allgemein in den Raum gesagt? Wem bist du noch da? Ja, ich bin auch da. Ich wollte warten, ob Bauerjupp antwortet, aber offen. Ich habe es als eine allgemeine Ansage aufgefasst. Im Übrigen, ich habe am Anfang darum gebeten, dass wir klare Ansagen machen. Metaebenen führen nicht weiter und demzufolge sollte man es so nehmen, wie es dem Wortlaut zu entnehmen ist. Jemand hat mich stumm gestellt. Ich konnte nicht antworten vom Server. Ach so, ich war es nicht. Entschuldigung. Also Entschuldigung für den, der es war. Schuldfrage ist geklärt, das ist sowieso das Wichtigste und der Absolem ist jetzt dran. Das schneide ich raus, ich wollte nur antworten eigentlich. War es allgemein oder nicht, ja oder nein? Warte, darf ich kurz antworten? Nee, es war nicht, es war ein allgemein natürlich, es war ein Statement auf dem Punkt, dass wir Einheit wahren sollten und jede Symbolik, die das Gegenteil erzeugt, die ist halt klar auszuschließen und wer sich halt nicht unter die Piratenpartei-Flagge heimisch fühlt, der möge sich wirklich echt verpissen, ganz ehrlich. Gut, okay, ich möchte jetzt diese Wortwahl nicht unterstützen und ich möchte auch dafür werben, dass wir jetzt hier keine Zwiegespräche führen. Ihr könnt euch gerne später in der Diskussion die Köpfe einschlagen, aber wir haben noch 10 Minuten Zeit und ich glaube, es gibt noch Leute, die irgendwelche Fragen haben. Dankeschön, Hermi, für die Unterstützung des Moderators. Absolem, Uzamubi und Roni. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, wie ich diesen Antrag gestellt habe und Hermi hat da gerade was ausgesprochen, was ich eigentlich sehr, sehr wichtig finde und genau das ist es, was ich vermisst habe. Denn, Seko, ihr habt als Vorstand immer wieder versucht, Einigkeit zu beschwören und die liberale Mitte und die linke Mitte zusammenzuführen und zu sagen, man möchte das Grand der Partei einig haben und die Extremisten, ich interpretiere das jetzt mal gerade, können so sinngemäß bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und genau diese Feinfühligkeit hat mir aber gefehlt, denn für die einen ist dieses Pirantifa-Symbol mit der orangenen Flagge aufgrund dieser eigentlich roten Flagge ein No-Go und für andere ist das sehr, sehr wichtig. Und es einfach rauszustreichen, ist der offene Schlag ins Gesicht für diejenigen, für die das wichtig ist. Und so habe ich eure Politik im vergangenen Jahr nicht verstanden. Das ist genau der Grund, warum ich diesen Antrag danach mehr oder weniger gestellt bzw. übernommen habe, weil ich es einfach wichtig fand, dass wir auch diese andere Position vertreten und dass es auch wichtig ist, dass Piraten sich durchaus gegen rechts positionieren. Jetzt habe ich in der Twitter-Diskussion durchaus verstanden, dass es offenbar, wie gerade schon erwähnt, Probleme damit gibt. Ihr habt meiner Meinung nach jetzt eine gute Lösung gefunden, indem ihr sagt, okay, es ist ein CI-Thema und unter diesem CI-Thema können wir uns einigen, dass Piraten gegen rechts sind, dass wir das auch offen nach außen tragen können. Das erstmal so als Statement, kurze Anmerkung, wenn der Bundesverband sagt, die CI soll eingehalten werden, dann bin ich durchaus der Meinung, dass auch die Landesverbände dem folgen sollten, denn genau dafür haben wir einen Bundesverband, damit er gewisse Aussagen von oben treffen kann. Und wenn der Landesverband oder mehrere Landesverbände sich solch eine Fahne zulegen wollen, es gibt genug Möglichkeiten im großen, großen Internet, außer den P-Shop, sich solch eine Fahne zu kaufen. Möchte von den Bundesvorständen jemand was dazu sagen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann... Also doch, bevor niemand irgendwas sagt, ich würde es gerne kurz kommentieren. Vielen Dank für das Feedback. Ja, es ist im Eifer des Gefechts manchmal schwierig, eine Entscheidung ordentlich zu kommunizieren mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl, aber deswegen bieten wir ja heute diese Aussprache an, damit wir sowas klären können. Danke an der Stelle nochmal dafür. Dankeschön. Ronny und dann PR02. Hört man mich? Ja. Okay, also erstmal wollte ich mich entschuldigen beim Bauer Jupp, das war tatsächlich ein Versehen, also er darf gerne seine Aussage nochmal machen, das war jetzt keine Absicht, also tut mir leid. Zusätzlich wollte ich auch noch was zur Flagge sagen, ich habe das gestern irgendwie nur am Rande mitbekommen, erstmal, das ist, also ich glaube hier in Vagio oder so weiter, der hatte das auch schon gesagt, ich halte es tatsächlich auch für etwas wenig Fingerspitzengefühl, muss ich sagen. Einerseits, ich denke mal, dazu wird es ja bestimmt einen Beschluss geben, auch wenn ich während der Arbeit nicht dazu kam, ihn rauszusuchen oder so. Ich denke auch, dass diese Symbolik, die das jetzt trägt, von wegen Einigkeit und so weiter, die man ja irgendwie an den Tag legen soll, dem irgendwie entgegensteht. Dass man jetzt sagt, okay, wir nehmen diese Flagge raus, denn Leute fühlen sich davon gestört. Dementsprechend fühlen sich aber auch Leute sehr davon vertreten. Und ich, für mich hat diese Flagge keinen emotionalen Wert. Aber vielleicht in Zukunft bei solchen Dingen wesentlich mehr Fingerspitzengefühl beweisen. Okay, ich möchte ein Gegenbeispiel bringen. Darf ich ganz kurz? Klar. Als die Flagge drin war, hatten wir folgendes Problem. Es gab die ersten Beschwerden, dass das ein Symbol sei, das nicht von allen Mitgliedern dieser Partei mitgetragen würde. Und wir hatten eine Diskussion am Hals. Das heißt, das war der Moment, in dem klar war, es ist vollkommen egal, was wir tun. Wir werden auf keinen Fall gewinnen. Wir können nur noch verlieren. Dann die Flagge rauszunehmen und jetzt zu sagen, wir wollen in Zukunft für den P-Shop eine klare Regelung, was an Elementen dort verkauft werden kann und was nicht, halte ich noch für den Weg, der nach meinem Gefühl tatsächlich Fingerspitzengefühl enthält. Diesen pauschalen Vorwurf, wir hätten nicht genug Fingerspitzengefühl bei einer Entscheidung, der ist an der Stelle definitiv nicht zielführend. Ich möchte auch nur mal kurz darauf aufmerksam machen, diejenigen, die uns das jetzt ankreiden, dass wir sagen, okay, wir möchten keine Antifa-Flaggen im P-Shop haben, denen möchte ich bitte ans Herz legen, mal kurz drüber nachzudenken, was sie gesagt haben, hätten, wenn der P-Shop jetzt plötzlich eine Flagge angeboten hätte, zum Beispiel Piraten für die FDGO oder ähnliches. Ich glaube, dann hätten wir nämlich dieselbe Situation und denselben Aufschrei und denselben Unmut nur in gerade gedrehter Position gehabt. Dankeschön. PR02. Wenn sich eine Flagge Piraten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung gut verkauft, dann ab in den Shop damit. Wir brauchen das Geld, tatsächlich. Und nein, nochmal, es geht nicht darum, dass alle jetzt diese Fahne verwenden müssen. Es ist ein Artikel von vielen. Gilt das jetzt auch, dass die Quiraten mit ihrer Quiratenfahne gegen die CI verstoßen und deswegen die einheitliche Bundesflagge verwenden müssen? Oder wie ist das gedacht? Also zum einen benutzen die Quiraten ja schließlich das Parteisigné und das Parteilogo. Zum anderen handelt es sich bei den Quiraten um eine offizielle Gruppierung, eine Arbeitsgemeinschaft der Piratenpartei Deutschland. Außerdem haben wir bei dem Quiraten-Thema grundsätzlich nicht diese Art von Befindlichkeiten auf unterschiedlichen Seiten. Ich glaube, da stimmt ihr mir alle überein. Dankeschön. Iatropos, bitte. Mich würde mal interessieren, also es scheint ja einen Beschluss zu geben, dass das Ding runtergenommen wurde. Mich interessiert, warum wurde der Beschluss nicht veröffentlicht? Falls er veröffentlicht wurde, wo ist er? Ich konnte ihn heute nicht finden, trotz halbstündiger Suche. Ja, die Suche hättest du dir sparen können, da gibt es keinen Beschluss. Okay, nächster bitte, Bauer Jupp. Vielleicht sollte man nochmal etwas klarer stellen, dass der Piratenshop ja kein freier Shop im eigentlichen Sinne ist, sondern zu unserer Partei dazugehört. Und alles, was da angeboten wird, ist in irgendeiner Weise auch PR. Und da muss schon der klare Bezug sein zu der Partei und nicht zu irgendeiner Gruppe außerhalb, weil das ist dann natürlich kontraproduktiv. Wenn der Shop irgendwie von irgendeinem Privatmann betrieben werden würde, der zufälligerweise sehr piratenaffin ist, der ist natürlich, dem ist natürlich freigestellt, da reinzustellen, was er will. Und wenn da halt nur Piratenzeugs gibt und eben die Antifa-Flagge, so what? Aber es ist halt der offizielle Piratenshop. Das sollte man vielleicht mal klarstellen. Danke, Bauer Jupp, dass du das jetzt sagst. Ich glaube, an deinem Statement wird sehr schnell deutlich, worin das ganze Problem überhaupt besteht. Die einen sagen, ja, das Logo der Antifa gehört selbstverständlich zur Piratenpartei, weil wir alle Antifaschisten sind, weil das in unserem Programm steht. So, es gibt aber andere Menschen, die das nicht so sehen. Nicht, weil sie keine Antifaschisten sind, sondern weil sie mit dem Logo der Antifa bzw. der antifaschistischen Aktion etwas Negatives sehen und das für diese Partei ablehnen. Und wenn beide Seiten gegenseitig ein bisschen Toleranz und ein kleines bisschen Verständnis füreinander aufbringen würden, hätten wir einen großartigen ersten Schritt getan, um alle Strömungen friedlich koexistieren lassen zu können. Dankeschön. Wir hätten jetzt noch Enervico, PA02, Schreibreform und dann dürften die 2 Minuten unserer verbleibenden Zeit um sein. Ganz kurz. Ja, das Fingerspitzengefühl kommt von mir. Das Fingerspitzengefühl verlange ich auch von einem Vorstand. Ja, ich nutze das Fingerspitzengefühl gerade für mich und für unseren Landesverband. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich nämlich, wenn du fragen würdest bei uns im Landesverband, dann würde ich überall hingestellt, aber nicht in die linke Ecke, sondern komplett in die andere Ecke. Ich war der, der gegen die Antifa-Flagge richtig Theater gemacht hat auf unserem Landesparteitag. Ich nutze aber jetzt genau das, was Hermi verlangt. Ich nutze gerade das Fingerspitzengefühl zu sagen, wir haben sehr viele Leute verloren. Ob es gut ist, ja, wenn wir diese Einheit haben wollen, ist es vielleicht nicht schlecht, habe ich auch immer beschrieben. Man muss irgendwann mal eine Trennung machen. Aber es sind trotzdem noch Leute da. Und wenn man diese Leute jetzt wieder vor den Kopf stößt, dann haben wir schon wieder eine Gruppe verloren. Und irgendwas werden wir auch in 3 Monaten wieder finden, dann verlieren wir wieder eine Gruppe. Das verlange ich mit Fingerspitzengefühl. Und ich bin absolut nicht der Fan von dieser Flagge. Aber ich unterstütze meinen Landesverband darin. Und das werde ich auch weiterhin tun. Dankeschön, PR02. Da jetzt immer wieder darüber gesprochen wird, extern, extern, extern, und wir haben da was Externes in unserem Shop. Es geht darum, um eine parteiinterne Vereinigung mit einer Unvereinbarkeitserklärung, bei der, glaube ich, 6 oder 7 Landesverbände, die ich jetzt gerne auch noch verlesen kann, wenn ihr es mir nicht glaubt, unterschrieben haben und die das als ihr Selbstverständnis ansehen. Und es haben sich wirklich so viele Leute bei euch beschwert, dass ihr jetzt 7 Landesverbänden vor den Kopf hauen wollt. Können wir das dann bitte irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal definieren, welcher Landesverband welches Selbstverständnis hat? Ich glaube, es steht in keinem einzigen Landesverband, dass die Flagge der Antifa oder der antifaschistischen Aktion beziehungsweise deren Symbolik verwendet werden muss, um sich in irgendeiner Form als antifaschistisch oder gegen rechts zu positionieren. Niemand hat muss gesagt, zum wiederholten Mal. Niemand hat muss gesagt, sondern das ist eine freie Entscheidung. Gut, wir hatten vorhin gesagt, wir machen keine Zwiegespräche. Ich glaube, die Positionen sind auch hier deutlich geworden. Der letzte Beitrag, bitteschön, von Schreibreform. Yay, hallo, ich bin's, der linksradikale Flügel vom Kollegium mit den FDGO-Anträgen. Ich möchte mal was zum Nachdenken anregen, vielleicht so zum Schluss. Diese Flagge, sowohl in ihrer Form bei Kropotkin als auch in ihrer Farbgebung, war schwarz-rot. So, das Rot kennen wir alle und das Schwarz war der Anarchismus. Und vielleicht brauchen wir irgendwann mal einen Engel über die Vereinbarkeit von anarchistischen Ideen innerhalb einer politischen Partei, in einer parlamentarischen Demokratie. Weil das ist nämlich, glaube ich, das einzige Problem, was die Leute mit dieser Flagge tatsächlich haben. Weder mit der Antifa, noch mit antifaschistischem Engagement, was wichtig ist, sondern schlicht und einfach damit, dass es auch bei der Antifa Leute gibt, die diesen Staat in Schutt und Asche legen wollen. Und das geht als Partei einfach mal so nicht. Danke. Dankeschön. Möchte von den Bufos noch jemand was sagen? Wir wären aber an und für sich durch mit unserer Zeit. Ja, ich würde das von Schreibi gleich als Abschlussstatement stehen lassen. Gut, dann beenden wir das. Ich danke allen Beteiligten für die sachliche Diskussion. Absolem hat ja schon gesagt, dass er eine Initiative startet. Schauen wir mal, was bei Flaggenentwürfen rauskommt. Ich danke allen Teilnehmern, dass sie hier gewesen sind. Ich wünsche euch einen schönen 1. Mai. Macht alle nichts kaputt, damit sich kein Pirat für einen anderen schämen muss. Allseits einen schönen Abend. Tschüss. Guten Rutsch. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Auch vielen Dank an BIM für die Moderation. Vielen Dank an Bauerjub für die Aufnahme. Ist schon weg. Und vielen Dank an die Kollegen. Schönen Abend noch zusammen. Danke. Ihr macht einen tollen Job. Tschüss. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.